ein Haus und eine Kuh und ein Millisüpperl in der Früh. Seit ihrer Kindheit, seit sie denken konnte, war das der sehnlichste Wunsch der Rumpelhanne. Ein sauberes, molliges Frauenzimmer mit festen Armen, rote Backen und kohlschwarze Haar, an dem man vor und dran natürlich die Mannsbilder seine Freude haben konnte. Andere wieder hatten gar keine Freude an der Hanne. Die Weibsbutte ist hergelaufen. Wolltest du nicht mit dem Bürgermeister dem sein? Mit dem Hauserfranzl? Nein, mit dem Schmidtbauli geht's. Mit dem Stadenschneidergirl habe ich's auch schon gesehen. Die läuft ja mit an jeden. Mit dem Reiserfranzl auch. Ein schlechtes Weibsbutte. No, gar so aus war es auch wieder nicht mit der Hanne. Lustig war's halt und nicht aufs Maul gefallen. Und das mit dem Haus und der Kuh und der Millisuppel in der Früh. Mei, Trumpelhanne war halt ein Dienstbot. Und Dienstbot sein, das ist eine harte Sache. Aber dass wir der Reihe nach erzählen, müssen wir schon richtig von vorne anfangen. Also, unsere Erzählung beginnt an dem Abend des Tags, da man schreibt den 5. August 1914. Die Sonne geht langsam hinter den alten Zwiebelturm der Kirche von Oed, scheint noch eine Zeit lang auf die Bergwände da hinten, weit hinter Höhenrhein, dass sie flimmern und brennen, und verschwindet dann gemach hinter den Wäldern von Frauenreuth. Die Tenne auf dem Reiserhof von Oed ist sperrangelweit offen und wartet, dass das letzte Fuder abgeleert wird. In der Speiskammer vom Haus hat die Reiserin gerade die frisch gemolkene Milch mit einem Spritzer Weichbrunn gesegnet und sie in die Weidlinge zum Aufsetzen eingossen. Hat sich auch hier und da mit dem Handrücken Augen und Nasen abgewischt, denn sie weint. Wie ein alter der Reiserbauer sagt, Rotz und Wasser, weil der Simmerl, der Sohn vom Haus, heute zur Nacht noch dahin muss, in den Krieg. Jetzt nimmt sie den Rahm ab fürs Butterrühren. Vorsichtig fährt sie mit dem Zeigefinger um den Milchrand im Weidling, legt ihn ab und streift dann mit dem flachen Holzlöffel behutsam die fette säuerliche Rahmhaut in den Hafen auf dem Bänklein. Danach gießt sie die abgeblasene Milch in den Topfenkessel und seufzt. Ja, ja, für das hat man Kinder, dass man gar nichts hat, weil man es braucht. Hängst du hin und siehst das groß und was hast du nachher? Nix. Grob viert Leid siehst du das. Ob du gleich da bist, Hanni? Du hast ja so ein Herz im Leib. Ob ich ein Herz habe oder keins, das geht dir gar nicht so. Ich weiß meine Sache, du musst erst dran. Ja, schau, sie nicht, die schnappen die vorlaut. Jetzt hacken sie halt einander schon wieder. Misch dich nicht ein, Simmerl. Dass du gar so grob bist mit der Hanne. Ja, das Mai werden wir zubinden, zwingt den Schlamperl. Weißen brauchst du gar nichts, Mutter. Wer dir nimmt, was Schlechtes nachreden können, der Hanne. Tu dich nicht gar so zu weißen dafür. Und die Leute einmal nicht. Die Arbeit tut's. Ja, ja, die Arbeit tut's. Was sie am ehesten anschaffst, der Vater und du. Weil sie es halt mit dem Mann allein besser kann, die Heigang, die... Du brauchst mir gar nichts zu heißen, dass du das weißt. Gib mal Ruhe, Hanni, komm, geh weiter, wir müssen das letzte Futter noch abladen. Und schon war auch, muss ich mir rausgefallen lassen. Hilf nur dazu, Zimmerl, zu den Weibsbild, zu den Kopf vergessen. Dir habe ich noch kein Weibsbild nicht abgegeben, gell ja? Dir nicht, Bayerin. Geh weiter jetzt, Hanni. Aber dir, Zimmerl, gell? Dir schon? Ha, dass denn du heute noch vorgemusst? Ja, Hanni, musst die Pferden. Und mich lässt hängen. Kann ich was dafür? Hättest du mich nicht angerührt? Weil man eins gern hat. Zum Drohkriegen. Ich hab dich nicht drohkriegt. Aber unglücklich gemacht. Wie nachher? Ja, wie nachher. Weil ich da hänge am Kreuz. Von mir? Das weißt du gut selber. Da bin ich mir gar nichts. Möchtest du dich wegschlafen? Ich sag ja nichts, Hanni. Meinst du, ich lass mich anschauen? Kein Mensch schaut dich an. Aha, gerade mit dem Finger deuten sie auf einen. Geh, Hanni, ich riech's ja. Du riechst es. Wie macht's nicht Staub mit deinem Geld? Schau, ich bin ja nicht dagegen. Gegen was? Dass ich dich heirat. Jetzt im Krieg. Da ist leicht, ich hab's versprechen. Auf Ehre und Seligkeit, Hanni, ich bekenn mich ja. Vor meiner. Aber vor deinen Vatern? Ich mag's recht, Hanni. Der Alt muss sorgen. Der wird eine Freude haben. Sieh mal. Ja? Was treibst denn? Das letzte Futter, der wir abladen, Hanni und ich. Lass nur stehen, ich mache noch schon mir. Ist recht, na lass es. Jetzt mach's recht, wenn's dich traust. Ich mag schon recht. Vater. Was möchtest? Jetzt wegen der Hanni ist. Hä? Jetzt wieder eine Geschichte ist halt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Heiraten muss es. Was meinst? Einlassen habe ich mich damit. einlassen hast du damit? Ein Hallo drin gemacht mit der Türen? Jetzt ist schon, wie es ist. Ja, das werden wir sehen. Auf der Stelle kommt man das Weißbild aus dem Haus. Zudem ist jetzt spät. Offenbar wird's allerweil. Es ist besser, die Hanni bleibt da. In mein Haus? So ein Weibsbild? Gar nie. Dann muss ich's halt woanders unterbringen. Dabei. Bis ich wieder zurückkomme. Und bei ich nimmer zurückkomme. Hör mal auf, so. Und bei ich nimmer zurückkomme, dann muss ich halt die alte Rumpi warm, ihr Großmutter drum annehmen. Ich hätte ja gewiss nichts gesagt, weil es ein anderer gewesen war. Nachher war es auch nicht anders. Sein Vater ist doch der Knittler, versuffen auf einen kommenden Pfannenflicker. Es kümmert mich nichts. Und seine Mutter ist ein verlodertes Weibsbild. Mit einem Parasolflicker zieht sie jetzt umeinander. Da kannst du Mädel nichts dafür. Vor der Straße haben wir Tani aufgehabt. Das gehört allesamt nicht daher. Weißt du, dass du nicht gern da gehalst? Na, geht's halt. Ja, und ist nichts und hat nichts, als wäre hinten und vorn schand. Ich war halt leichter gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass das Kind daheim statt hätte. Aber ich habe jetzt nicht mehr dabei, dass ich noch länger umeinander disputiere. Na ja, dann muss ich halt Tani da gehalten dabei. Vergeht's gut, Vater. Ja, gesehen, das gut. Hallo, Dri. Ja, gern tue ich es nicht, dass ich da gehalten, Tani. Sieh mal, holen die an Sie. Ja, ich muss rasen. Komm, Mutter, lass die Pfirten. Ja, du gehst fort und wir müssen da bleiben. Aber Mutter, du wirst ja doch keine Traurigkeit spüren lassen. Geht's ihr, Bub. Geh raus. Wo ist denn Tani? Wo wär's denn sein? Bei den Burschen stets hörst du ja kudern und lachen. Simmel, wir warten bei nimmer lang. Um 9:30 geht der letzte Zug von Osterminger. Ja, Pauli, dass die nicht da lassen haben zum Gassenhirten. Ach, soll ich nicht gassen, wie du brauchst schon. Oh, mei, Pauli, die nehme ich zweimal auf die Herren. Also, Hanni. Ja, Simmel. Krieg dies alles. Vierte nachher. Vierte? Nachher sind wir soweit. Na, sind wir wieder eins. Gerade zünfte ist heute ein reservierter Auszug. Wie viel seid ihr denn, die rausgegangen? 13 ist einer von Ed und Vogelriert. Ja, den Staunschneider Gürgel haben sie nicht mitlassen. Wegen seinen Klumpen Haxen. Na, der Gürgel kommt freilich nicht mit. Der musst du auf Brautschau gehen. Dass ihr jetzt alles am Naus müsst, hä? Grad auf Maria Schnee. Dies wäre denn kein gutes Zeichen. Ja, du brauchst doch nichts länger, Reisebeirin. Der Hanni, ja Großmutter, der Rumpelbaum hat uns einen guten Spruch mit auf den Weg gegeben. Ja, dass wir alle wieder gut heimkommen. Alle 999 Heerscharen sollen abtreiben alle Kugel, Scheiben, Scheiben. Depp, Scheiben und Spiers, Schuss, Stoß oder Schlag. So gewiss wie der Engel mit seinem feurigen Schwert vor dem paradiesischen Garten steht. In alle Ewigkeit, Amen. In alle Ewigkeit, Amen. Und überhaupt, ja, habt nur keine Angst, denn es hat ja keine Gefahr. Ein bayerische Watschen, gespürt man 42 Jahre. So ein Feldzug ist kein Kegelspiel. Aber was, du meinst, muss bayerisch bleiben, sonst ist es nicht mehr schön. Auf geht's und dahin geht's. Für die Simmel. Für die Vater. Komm gesund wieder, Bruder. Ich komm schon wieder. Und vergesst mir nicht mit dem Backel schicken. Und schreibt's einmal. Ja, ja, schreibt's ja mal. Mit dem Schreiben aber haben's die Bauern schon gar nicht. Da jedoch die Zeit ins Land geht und der Simmel immer noch für Gott und Vaterland seinen Kopf hinhält, findet ein Sonntagabend die Rumpelhanni hemdärmelig am Fensterbrett sitzend. Vor ihr steht das Tintenglas und sie schreibt bei Kerzenlicht mit ungelenken Buchstaben. Geliebter Simmel, meine Hoffnung, dass du mir ein Brieflein schreiben kannst oder sonst was regeln wegen deinen Heiratsverspruch, hat sich mir zu Schanden geworden. Dein Vater schweigt und du auch, wo du mich doch so unglücklich angeführt hast. Auch ist deine Mutter so viel grob gegen mir. Und von Reden wegen der Heirat zwischen dir und mir ist gar keine Rede nicht. Wenn's nicht bald was Gewisses wird, dann sage ich es ihnen selbsten. Denn dann weiß ich es ganz bestimmt, dass du mich bloß verkohlt hast. Ich komm viele Burschen heiraten. Der Staudenschneider Gürgel möcht mich gleich. Hey, du, Hanni. Ja, der Staudenschneider Gürgel. Warst du wieder auf Brautschau, hä? Geht's dir was so? Nein, aber schade ist ums Leder, das was da bereist von den Schuhen. Wenn ich nicht nächst bist ins Haus nimm, so ist das Messer. Dass du jetzt überhaupt so weit umeinander rennst, um eine Bayern. Hä? Nun, dass du nicht einfach eine von deinen Dienstigen heiratst. Was? Nur in der Mitte dir ist das so sauber. Wenn du dir als Staunschneiderin alle 3 Jahre ein neues Gewand kaufst und alle Jahre ein paar Schuhe, dann kommst du da gar nicht so teuer. Nicht so teuer? Darf man sich mal überlegen? Ja, Hanni, wenn das so ist. Was? Hat der Simmel schon etwas hören lassen? Hab noch nichts reden hören drüber. Bist du eigentlich gern beim Reisen? So ein Blut wie der andere. Der eine Blut schmeckt überall gleich so. Muss man halt einmal anders verkosten. Was noch für uns? Nun, das eigene halt, ich wüsste der kleinen Hochzeit. Was du nicht sagst. Zweimal gut beieinander. Gerade der Hochzeit hat einen kleinen Fehler, gell? Hä? In der oberen Stube hat er zwingend einen Buckelprickel zu viel. Macht ja nichts. Was ihm mangelt, kannst du leicht gut machen. Schier zum Anschauen bist du nicht und dumm bist du auch nicht. Ja, so dumm war ich mal gewiss nicht, dass ich dich heiraten tat. Was sagst du? Dass ich dich nicht möchte, sage ich. Ha, gut, unsere Sache gar nichts. Deine Sache und du ist zwar allein. Du sagst mir das. Du, mir. Ja, ich dir. Mir, ein Sternschneiderbub von Ed. Du, ein windiger Dernsbus. Jetzt glaubst mir aber, gell? Du wirst dir doch nicht einbieten, dass ich solche wie dich heiraten darf. So ein Hergelaufene. Das Letzte hat er noch gesagt. Dann aber hatte der Girgel eine so derbe Maulschelle im Gesicht, dass ihm das Feuer vor den Augen flog. Und darum beendet die Hanne auch den Brief an den Zimmerl. Aber ich mag den Girgel nicht samt sein Sach, weil ich bloß dich mag. Ich warte auf dein Schreiben und grüß dich, deine unglückliche Hanne. Die Hanne nickt befriedigt, steckt den Brief in den Umschlag und macht ihn zu. Dann legt sie gemächlich ihr Gewand ab, löst die Nadeln aus dem Haar und macht das Fenster auf, sodass die stille Nachtluft und ein herber Geruch von Grumet und Dung in die Kammer dringt. Dann zieht sie Schuhe und Strümpf aus und legt sich zufrieden und lächelnd auf die armselige Lagerstatt, wie einer, der sein Sach wohlgemacht hat. Und da der harte Strohsack mit der rupfenden Ziege und dem herbenen Linnen sie raut und drückt, sagt sie für sich hin: Lasst sich nur Zeit. Als Reisebäuerin liege ich schon besser. Gähnt und schlaft ein. Gut und fest. Zur gleichen Zeit wünscht beim alten Wirt zu Schönau einer um den anderen allseits eine gute Nacht. Der Wirt zündet seine Laterne an, nimmt den Schlüsselbund aus der Schenke und geleitet die Letzten noch hinaus bis auf die Straße. Euch dann kommt's gut, ne? Und kehrt's wieder zu, sagt er noch. Dann schlägt er die Haustür zu, indes die Gäste draußen noch einen alten Brauch ehren und dann ihren Weg dahintrotten der Heimstatt zu. Der Reiser von Oed und der Messner von Reut gehen zusammen. Da hat er schon wieder so ein gutes Gesicht gehabt, der Wirt. Ja, zu einem Grippe kannst du saufen. Aber die Oed. Hä? Mei, die Oed, sag ich. Die Oed wird gerungen. Heute wird es schon richtig wieder sein, bald man aufriegeln muss. Ich glaube, ich habe einen kleinen Wurf. Und dann sind die beiden auf einmal mittendrin in der Schlacht von Sedan anno 70 und warten einander mit so vielen Erlebnissen auf, dass sie unversehens vor der Kirche in Niklasreuth stehen. Ja, Herrschaft, wir sind ja schon da. Was? Ja, ja, wir sind schon daheim. Und daheim? Du bist freilich daheim, Messner. Aber ich, Himmelszeiten. Nicht Flucherreise. Ist ja wahr auch. Jetzt darf ich den ganzen Weg nur einmal gehen. Reh nie auf Reit und sollt auf Ed. Brummend und mit sich selber hadernd geht der Reiser zurück, den Kopf tief zwischen die Schultern gesteckt. Bald über den einen Fuß stolpernd, bald über den anderen. Gemach stiefelt er seinen Weg dahin, braucht die ganze Straßen, rumpelt wohl auch einmal an einem Zaun oder Baum an und steht doch zu guter Letzt ganz munter vor seinem Reiserhof. Da setzt er sich eine Weile auf die Hausbank und überlegt, soll es klopfen oder pfeifen oder still sein? Und dann ist es schließlich so weit, dass er lieber schaut, dass ihn die Hanni einlasst. Der Reiser holt eine Leiter aus der Schupfen und lehnt sie unter das Kammerfenster der Hanni. Schwitzend steigt er hinauf. Der Mondschein wirft seinen Schatten in die Kammer der Dirn. Die liegt fest schlafend, die Arme über dem Kopf verschlungen auf ihrer Lagerstatt. Der Reiser öffnet leise die Scheibe und starrt auf das Mädel. Und mittendrin fahrt ihm das Wort Kammerfinstern durchs Hirn. Die Hanne wird unruhig, wirft den Kopf herum, dass ihr die schwarzen Haare ins Gesicht hängen, lässt die Arme auf die Zudeck fallen und kehrt sich danach aufschnaufend auf die Seite. Der Reiser steht starr wie ein Wandheiliger. Hanni! Hanni! Hä? Ich bin's, der Bauer. Was? Ausgesperrt haben sie mich. Magst du mich nicht hinlassen? Du bist das Reise. Durchlassen sollst du nicht durch dein Kammer. Ja, so. Du hast Uhr nicht mehr, Kind. Jetzt musst du vor deinen Nachtwachter fürchten. Geh noch durch. Von mir wird nämlich nichts rein. Ja, du bist es ja schon gewohnt, Staatsei, gell? Ist ja der andere auch öfters auf den Weg heimgegangen, der Bub. Ja, no. Ich hab ihn nicht aufhalten können. Kann ja dich auch nicht aufhalten. Ja, schier zum Anschauen bist du nicht, Hanni. Geh, Bauer. Wärst du deiner künftigen Schwiegertochter nicht lieber glauben wollen? Kann man dir gar nicht ein bisschen schädeln. Wirst du jetzt nicht augenblicklich gescheit bist, nachher schreie. Das wirst du bleiben lassen. Denn wenn du mir übel willst, dann will ich dir auch nicht gut. Auf mich kommt es an, ob du mal Reiserin wirst. Ich sag ja nicht, dass ich dir übel will. Aber ich kann dir einen Simmerl nicht mit seinem eigenen Vater nachführen. Gell, heute sagst du mir, dass ich einen Simmerl heiraten darf, gell? Ja, freilich darfst du. Alles darfst. Ob du dein Bratzen wecker tust. Mit dir hin schaut mir nicht so. Du, Hanni, ist nicht bald Zeit bei dir? Gell, frag nicht so. Ja, ich frage gerade, weil der Simmerl geschrieben hat, ich soll dich gut versorgen, wenn die Zeit ist. Du hast ja da nichts zu fürchten. So, jetzt hast du es. Teufel, was ist jetzt runtergefallen? Da wäre das ganze Haus rebellisch. Ach, Nachkasteldeckel hast du runtergerissen und Mutter Gottes damit. Alles in dein Rausch und deiner Narre da. Ja, aber ich bin da gar nicht hingekommen, an das mache ich fix nach. Freilich bist du hingekommen. Mein, du Alt, wenn's gehört hat. Ja, schau nur gerade, dass du aus der Kammer kommst. Ja, aber die Alt. Da geh nur zu, ich nimm schon auf mich das Schäben. Ich sag, dass einer einsteigen hätte wollen und du hast ihn vertrieben. Das sagst du nicht, ja. Da kannst du auch nichts dawider haben, die Alt. Das ist gut gegangen mit der Kommode. Ich glaube, da ist auch der Tropf. Aber jetzt muss was geschehen, sonst wäre ich in dem Leben nicht mehr Reisebären. Morgen früh gehe ich gleich zur Großmutter. Großmutter! Großmutter, ich bin's! Du bist es. Bist du ausgejagt worden? Nein. Du bist von selber davon? Nein. Was möchtest du noch am helllichten Werktag? Ich muss ein Kind haben. Was musst? Ein Kind muss ich haben. Ein kleines Kind? Ja, eins, das gerade auf die Welt gekommen ist. Zu was denn? Gesteh dich doch nicht so. Nein, ich versteh dich nicht. Reisebäuerin muss ich werden. Geht's, wie es mag. Und dazu brauche ich ein Kind. Vom Simmerl. Ja, hast du denn du mit dem Simmerl? Ei, und der Simmerl sind eins. Und für das Weitere muss ich ein Kind haben. Musst. Geh, Großmutter, du bist doch so gescheit. Geh, hilf mir halt. Nein, da kann ich dir nicht helfen. Schau halt, dass du eine Finste gerade in die Wochen kommt. Also, so schlecht bist. No. Ein Schwindel hast du gemacht um einen Bauernhof. Und ein Schwindel um einen Menschen, der draußen im Krieg seinen Kopf hinhalten muss. Geh, Großmutter. Nein, Hanni, nein, ich misch mir mal nicht ein in so etwas. So, du misch dich nicht ein. Weißt du, dass ich Staunschneiderin werden hätte können? Nicht hab ich mich. Im Reisehof bin ich eingewohnt. Der Simmerl ist ein guter Lapp. Und der Alt hat einen Narren gefressen an mir. 100 Jahre ist her. Was ist? 100 Jahre ist her. Da hat meine Mutter das nämlich gemeint, als wie du. Deine Mutter? Ja, die Frau, die ein Leben lang für meine Mutter gehalten hat. Sie hat auch gedacht, es braucht nicht mehr, als wir so ein Haferl. Dann war die Wurst schon drin. Kennst du ihn nicht gewesen, auf der Mühe? Ja, ja. Und da hat sie auch gemeint, Münderin sei es besser wie Kinzen. Und hat den Sohn vom Haus richtig angegangen und eingefahren. Und derweil ist der große Napoleon mit seinen Soldaten dahergekommen und Krieg ist gewesen. Auch gerade wie heute bei dir, Hanne. Und sie hat sich auch gedacht, jetzt ist an der Zeit, dass du Münderin wärst. Und überall hat es schlechte Menschen gegeben, die gemeint haben, ein Napoleon oder sonst einer war besser als wie ein bayerischer Bursch. Und auch gerade der solche, die sie mit den Soldaten einlassen hat und ein Kind erwartet hat, Stallmensch ist gewesen auf der Mühe. Die hat ihr geholfen. Der Hochzeiter hat ihr alles geglaubt, hat sie schon von der Kanzel verkünden lassen. Aber auf einmal hat es geschnackelt. Was hat denn da noch geschehen können? Nicht viel, Hanni. Gerade der Hochzeiter ist ein Rothaarer gewesen und sie ein Strohgelbe. Aber das Kind, was ein Stallmensch gebracht hat, das war schwarz wie ein Zigeuner. Ich selber bin's. Du? Ja. Meine rechte Mutter ist einen Tag nach meinem Kämmer gestorben und die andere ist im Bett gelegen und hat sich gestellt wie eine Wöchnerin. Und ist noch du, die Beschissene gewesen. Denn der Hochzeiter hat mich nicht angekannt als sein Kind und hat es ausgelockt, meine unechte Mutter. 7 Monate nach hat sie ein rothaariges Biberl gehabt. Aber sie ist halt schon zu spät gewesen. Zu spät? Ja. Jetzt weiß das. Warum ich mich nicht einmische in so etwas? Nachher macht's auch nichts. Geht's so nicht, nachher geht's anders. Aber geh muss! Geh muss, sagt die Hanne. Aber wie so oft geht es nicht. Sie rennt zwar, die Hanne, und kauft einen Bogen Schreibpapier und geht auf die Post, wo sie sich lange herumdrückt, die Feder immer wieder eintaucht und endlich anfängt zu schreiben. Ich, Lorenz Reiser von Oeth, bestätige hiermit, dass mein Sohn Simon Reiser und die lödige Johanna Rumpel von Oeth als ein öffentliches, hochzeitlich versprochenes Brautpaar von mir anerkannt sind und dass ich bei Heimkommen meines Sohnes sogleich in die Hochzeit willigen und den Reiserhof dem jungen Ehepaar übergeben will, mit alles, was dazugehört, an lebendigem und totem Inventar, Oeth am Lichtmesstag 1915. Zwar schreibt sie es, die Hanne, und legt das Schriftstück dann auf das Tischlein in ihrer Kammer, einen Tintenstift daneben. Zwar ist die Reiserbäuerin ein paar Tage zu Verwandte in die Wasserburger Gegend und der Bauer allein. Zwar kommt der Bauer wieder einmal mit einem kleinen Wurf auf den Hof, spät gegen Mitternacht. Zwar ist diesmal die Haustür sperrangelweit offen. Hanni, Hanni, bist du noch auf? Ja, Pa. Ist die Alte schon daheim? Nein, geh nur rein. Dass du nicht schlafst? Ich kann nicht, weil es so kalt ist. Braucht's aufwärmen? Ja, kann schon sein. Aber wie ist es jetzt noch mit dir? Was hast du denn allerweil damit? Ja, weiß wahr ist, da musst du einmal drüber geredet werden, Hanni. Jetzt musst du schon bald Zeit sein bei dir. Jetzt gehst du aber. Lass mir du nicht selber am Leib rausschauen. Na, ich schau dir nichts weg. Ich hab's ja nicht besser gemeint. Schau, ich tue dir ja alles. Ja, du tust mir alles. Nicht einmal schriftlich hast du es noch gemacht wegen einem Simmel und mir. Lass dir nur Zeit, ich mach meine Sache schon recht. Was ich dir kurz da komme, das tue ich. So viel verlange ich gar nicht. Ich bin schon zufrieden, falls du mir's unterschreibst, dass fürs Kleine gesorgt ist, wenn ich gerade Unglück hätte im Wochenbett. Geh, das unterschreibst du mir. Freilich, geil morgen. Aber jetzt geh. Kannst mir den gar nicht ein bisschen schön tun. Bauer, falls du mir jetzt gleich unterschreibst, Linzel, nachher kehre ich dir. Ja, das musst du nicht heute sein. Schau, morgen unterschreibe der Post, magst. Nein, Linzel, heute. Schau, brauchst du gerade deinen Namen hinsitzen. Ich, der Hauserbauer von Oeth, verpflichte mich, dass ich für das Kind vom Simmel und von der Hanni sorgen will, auch für den Fall, dass eine stirbt. Du schreibst jetzt deinen Namen drunter. Aber das hätte du wahrhaftig nicht so pressiert. Geh, lass einmal sehen. Ja, Himmel, Herrschaftszeiten, da steht ja ganz was anderes. Da steht nichts anderes, unterschreib nur. Dass ich beim Heimkommen meines Sohnes sogleich in die Hochzeit willigen und den Reiserhof den jungen Ehepaar übergeben will. Ja, so. Du hast gemeint, der Depp unterschreibt schon. Dass fürs Kind gesorgt ist. Dass fürs Kind gesorgt ist, ja, für was denn von uns? Du hast ja keins. Und du kriegst auch keins, gell? Gib den Schrieb wieder her. Was gemeint, gell? Du bist die Gescheit, dabei bist du die Petschierte. Den Schrieb gibst du wieder her. Ja, freilich, den Fetzen kriegst du nicht mehr in die Hand. Der Schrieb wird aufgespart für meinen Buben zur Erinnerung an deine Lumperei. Du weibst mich, du Schlechts. Und morgen gehst du raus ins Haus. Verspielt. Alles verspielt. Immer wieder wollte das Schicksal trumpfen. Die Hanni hatte gestochen. Und nun, da alles auf der letzten Karte stand, da Herz Trumpf war, da kam die Hanni mit Schellen, mit Hitze und Habgier. Oh, ihr Rimpfig. Aber jetzt ist schon, wie es ist. Nach der Rocken hilft nichts. Ja, da war kein Bleibens mehr in Oeth. Und in der einen Hand einen Samtsägerer, einen alten Reisesack, vollgestopft mit etlichen Wäschestücken und einem Werktagsfähnlein, in der anderen Hand die Kammschachtel, in die sie noch schnell Gebetbuch und Rosenkranz wirft, so schleicht sich die Hanni am nächsten Abend ganz leise aus Oeth und geht dann rasch und entschlossen ihren Weg dahin auf der tief verschneiten Straße dem Bahnhof Ostermünchen zu. Aus der Bohr? Ja, der Steinschneider-Kirgel. Wo aus denn? Ein Frachtgut holen, Jungfer Gschnappi. Wo bist denn du aus? Aus Minga fahre ich. Ich bin gegangen beim Reiser. Gegangen bist? Ja, dass du weg bist beim Reiser. Nein, weil es mich nicht mehr gefreut hat bei dem alten Spazieren. Aber brauchst du Kartieren? Ich? Ja, du. Ich hab dir so noch was abzubitten. Du bist mir wieder der Blecker. Nein, ganz gewiss nicht. Gerade weil es mir keine Ruhe nicht lässt, dass ich so grob gewesen bin gegen dich. Bist du aber spät dran? Ja, no, weil ich heute halt übermütig bin. Okay, sei wieder gut, Kirgel. Ich versteh dich schon. Ausgeflogen bist beim Reiser nicht gegangen. Und jetzt möchtest du zu mir. Aber ich mag dich auch nicht. Nicht als Dirn und nicht als Hochzeiterin. Ich mag dich nicht einmal für eine Nacht auf Stroh. Hier, pass zu, ins Lüder. Mit der Hoffnung ist es auch vorbei. Grau und trüb hängt der Himmel über den Hügeln und Tälern des Gaus. Aber die Hanni schaut hinein ins Gewölk und denkt, du bist mir auch gut trüb und grob. Die Sonne wird schon wieder scheiner, bis ich auf Minga komme. Kamerad Rucker winkt, dass das Mädel hersitzen kann. Wo fährst du denn aus, schönes Kind? Mit der Postscheiße in den Himmel. Das muss aber eine abscheuliche Himmelfahrt sein, so allein ich. Ich meine, wenn du mich als Schutzsegel mitnimmst. Na, kann ich ganz sicher in Teil haben. Ja, die Kette, Brüderl, mit so einem bayerischen Hirs lassen sie sich nicht ein. Ganz recht haben sie, Fräulein. Da bleiben sie lieber ledig und werden sie eine Klosterfrau. Hier ist doch kein Platz für einen einschichtigen Handwerksbursch. Das ist mein Vater. Ja, was ist denn das? Das ist der Knietl, alter Pfannenflicker. Ja, grüß dich, gut auch, alter Spätzi. Warst du auch Minga zu? Wenn die Fahrkarten vorzeigen, der Zug stehen ist. Ja, meine Fahrkarten hat da gerade einer angeschaut. Ist das nicht? Bist du nicht mein Hanni? Und der Rumpikattel, der Tochter? Hey, du, Dirndl, die meine ich. Meinen Sie mich? Bist du nicht Rumpi Hanni Poet? Nein, du bist ihr. Bist du nicht bei den Reisebauern, wo nicht? Ich kenn keinen Reisebauern. Ich bin von Rosenheim. Von Rosenheim? Ja, nachher hab ich falsch gesehen. Nachher sag ich halt nichts für Rumpert. Ich lass geh einmal her. Nein, wenn sie es auch wäre, kann ich. Mit mir kannst du selber keinen Stab machen. Mit mir alten Herr Lutri. Was hast du denn Knittl? Nix. Da, alter Spätzi, trink einmal. Mhm. Ist ein guter Enzian, weil es gleich ist. Weil ich heim wieder einmal weiß, dass ich ein alter Lumpen bin. Und der Zug eilt dahin und bringt die Stadt immer näher. Nachdenklich lehnt die Hanni am Fenster. Sie hat sich einen anderen Wagen ausgesucht, um dem alten Knittl, ihrem Vater, aus dem Weg zu gehen. Sie schaut hinaus in die Nacht, sieht die Lichter der Wohnstätten an sich vorübergleiten und gewahrt weit hinten im Nebel die leuchtende Helle der Großstadt mit ihren ungezählten Lichtern. Und als endlich der Ruf an ihr Ohr dringt, da springt sie frisch aus dem Wagen und trabt wohlgemut den anderen Reisenden nach, aus dem Bahnhof über den Platz. Vorsorglich hebt sie den Rock hoch, damit der Straßenkot ihn nicht bespritzt, und stapft den Trambahnschienen entlang die Straßen dahin bis zur Isarbrücke. Glitzernd und schillernd eilen die Wasser des Isarflusses dahin. Türme, Giebel und hohe Paläste ragen in die neblige Nacht. Lang steht sie da, die Rumpelhanni, und schaut und geht weiter dem Isartor zu ins Tal. Große Stadt. Na, wird sie schon für mich auch ein Heimatl finden und ein kurzes Märchen. Maroni! Heiße Maroni! Mutter, weißt nichts, ob ich da drin in der Wirtschaft über Nacht bleiben kann? Da drin? Maroni! Heiße Maroni! Freilich kannst du über Nacht bleiben. Maroni! Heiße Maroni! Aber laut ist da, gell? Freilich ist laut da. Maroni! Heiße! Pfeffer, der Herr Maroni! Schön, gib's mir ein paar. Ist recht, der Herr. Ist das Ihre Tochter? Die? Nein, das ist keine Münchnerin, die ist vom Land. So, so, vom Land. Wie heißt sie denn? Nun, kannst du das mal nicht aufmachen? Aber lass uns die Kleine nur. Hier, mein Fräulein, ist meine Visitenkarte. Um 2 Uhr bin ich immer zu Hause. Und das ist für die Maroni. Dankeschön, der Herr Baron. Dankeschön. Auf Wiedersehen, schönes Kind. Nadel, der ist auf die umgesprungen. 2 Mark hat er mir gegeben für die Baumaroni. Du, bei dem kannst du dein Glück machen. Mein Glück? Traust du nicht? Will ich mir nicht trauen. Ich geh zum Sparigankerl selber, wenn's sein muss. Ja, ja, lustiges auf der Welt. 20 Gulden ins Übergeld, 30 in Schein, Burmer Herzl gehört ein. Was wollen denn Sie? Ja, Hani. Rumpelhani. Du bist der Trumpelhani von Öd. Und du bist vom Rupfertsvogel Ried. Ja, na, weiß schon. Aber wie kommst du da rein in die Stadt? Meinen Platz suche ich in der Stadt, Herrin. Ja, du hast das da bleiben im Sinn. Meinst du, dass ich jetzt Minger einen richtigen Platz krieg, Flori? Freilich, einen besser wie den anderen. Geh, Flori, du bist selbiges Mal davor durchbrennt, ja. Wie es die wegen der Geschichte bei der Krammerin angesagt haben. Hätte ich bleiben sollen und auf die Gendarm warten. Da ist er, halt! Gendarm, jetzt hast du Hosen! Halt, stehen bleiben, das Fräulein auch, halt! Was blärnst denn? Haben Sie den Burschen gesehen? Freilich hab ich ihn gesehen. Wo ist er denn hin? Was weiß ich. Gehören Sie dazu? Wie man es nimmt, ja und nein. Sie wollen uns wohl erblicken. Sie haben eine ordentliche Antwort zu geben, dass Sie es wissen. Wie heißen Sie? Das geht doch eher nicht so, wie ich heiße. Sofort sagen Sie, wie Sie heißen. Da in der Stadt konnte jeder kommen und fragen, wie ich heiße. Gab um mich schon so Saat und Moritz. Wenn Sie nicht gleich sagen, wie Sie heißen, nehme ich einen mit auf die Wacht. Schau's lieber, dass du heimkommst und schaut, dass die Weibsbilder drangsaliert. Es gehört überhaupt nicht daher. Es gehört schon lange in Schützengram raus. Also Marsch, weiter jetzt, Sie gehen mit. Ihr wart's mir so, Soldaten, schauen wir, dürft's sing. Da war unser Kind sauber aufgeregt, wenn er lauter sicher nicht hätte, wie reich. Sie kommen jetzt mit auf die Wache. Als das Sie da hinten geben in Ruhe. Sie sind hier auf der Polizeiwache und nicht im Wirtshaus. Ja, wie ein Schnaps getrunken und ein Liedes. Ruhe! Ruhe! Und sie wartet, die Johanna Rumpel, bis sie geholt wird. Ja. Natürlich, zuerst fremden Leuten das Maul anhängen und danach dann blecken. Ich hab über... Sie haben sich nicht ausweisen können und Widerstand gegen die Staatsgewalt verübt. Jawohl. Was haben Sie denn angestellt? Sag, hätte ich sollt, wie ich heiß. Hätten sollt die Schutzleute gesagt, wie es heißen? Wenn ich gemeint hab, Soldaten sind's. Was weiß denn ich von den Schutzleuten? Bei uns am Land hat man halt Kräne. Gendarm. Geh, Fräulein, warum wohnen sie denn so? Sie müssen ja nicht denken wie ich. Mit den Armen tut auch jeder, was er mag, wenn einer keinen Pfennig Geld hat. Und bei uns keins hast, na, bist verratzt und verkauft, von Anfang bis zum Ende. Ja. Ja, ist vielleicht anders, hä? Bringst den Schratzen auf die Welt. Das Erste ist, dass die Hebamme fragt, hast du Geld? Haben sie auch nicht direkt gefragt. Man spürt schon, wenn es sich, dass man keins hat. Und wo ist einmal reinfallst in den Grum und brauchst einen Nasendetsch und einen Ewigkeitsferkel. Nachher tat Not, du hättest noch alles ein toderen Geldbeutel in der Hand. Da hab's gar nicht so unrecht. Aber was wird denn jetzt aus meiner Geschichte? Da wird nicht viel werden, Mädel. Wenn du viel kriegst, kriegst du ja eine Woche Rest. Gefängnis. Mei, die nicht, wenn die es wissen. Das Gerät. Eine Straf muss sein für Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das muss sie wohl, denn wir leben in einem Ordnungsstaat. Und so steht die Hanni bald danach im Gefängnis Stadelheim, in jenem Raum, in dem die Kleider und das Eigentum aller eingeschlossenen Frauen und Mädchen verwahrt sind. Und wie zu der, die ihr Kind zu einem Krüppel schlug, wie zu der verwegenen Landstreicherin, die mit ihrem Genossen und Geliebten in Gehöfte einbrach und von Betrug und Diebstahl lebte, so sagt die Gefängnisaufseherin auch zur Hanni. Ihr Namen? Johanna Rumpel. Wie lang haben's? 3 Tage. Stiefel runter, Strümpfe ausziehen, die Haare aufmachen. Auskleiden, das da anziehen. Bissl geschwind. Schick mir so. Kommens, geschwind ein bisschen. Etwas bäumt sich in der Hanni auf. Es mag Stolz sein, verletztes Ehrgefühl. Doch jetzt hat sie Gottes Mühl zwischen die Mahlsteine genommen. Jetzt kommt die Strafe für ihren Hochmut in Öd. Die Rumpelhanni ist Gefangene. Eine Zellennummer, wie die anderen. Neben ihr, über ihr, unter ihr. Stumpf hockt sie auf ihrem Bänklein. Wie ein harter Traum kommt ihr das Ganze vor. Und wieder schreckt sie das Geklirr der Schlüssel, das Schlagen der Riegel und Türen und die gellen Rufe der Aufseherinnen. Bis sie wieder rauskommt, die Hanni. Wenn die drei Tage nur schon um wären. Eine lange Nacht auf hartem Lager und ein langer Tag und noch zwei Ewigkeiten schier, bis endlich der Riegel für die Hanni zum letzten Mal zurückgestoßen und die Zellentür geöffnet wird. Bis die Aufseherin da drunten in der Kleiderkammer wieder sagt: Ausziehen! Und wieder: Ankleiden! Bis die Hanni den Zettel in Händen hat, gleich einer Quittung, dass sie ihre Schuld gebüßt, gezahlt hat. Bis sie endlich wieder außerhalb des hohen Gittertores auf der Straße steht, tief Atem schöpft und schließlich wie erlöst von dannen geht, denn sie hat ein Ziel. Eine der Strafgefangenen hat ihr eine Stelle als Küchenmädchen gesagt, bei Marteltreu. Und die Hanni geht durch die Gassen hinauf zum Marteltreuwirt. Sie tritt ins Haus, betrachtet im Hof die vielen Bauernfuhrwerke, schaut dem Hausknecht zu, wie er ein Ross einschirrt, und sucht danach die Küche. Da steht die Wirtin, lange nicht mehr die gesündeste, an dem großmächtigen Herd und kostet die Speisen. So, jetzt her, ess ich her. Da ist ja kein Saft und kein Geschmack drin in dem Büfflermut. Ich schmeckt da grad so fad, wie es ist, Frieda. Geh, Frau Mädel, ich hab das Büfflermut ja noch gar nicht abgeschmeckt gehabt. Das Blaugrad ist auch nicht gesalzen. Die Christen haben keine Rammel. Der Salat ist lauter Gnatsch. Frau Martel, heute kann man ihnen wieder gar nichts recht machen. Ich bin kein Papp, Frieda. Leiten Sie lieber der Kassiererin, dass ich das Essen noch sag. Guten Morgen. Was möchten Sie denn, Fräulein? Frau Dingerin hat gesagt, sie brauchen wen zu der Arbeit. In der Kugel da. Sind Sie schon lange in der Stadt? Nein, ich komme vom Land. Wo sind Sie denn her? Von Ed bei Aibling. Aha. Was verlangen Sie den Lohn? 25 Mark. Sagen wir 20 Mark. Kassenfrei und ein Liter Bier im Tag. Mhm. Und Arbeit? Das Gemüse putzen, das Fleisch errichten, der Köchin flink in die Hände arbeiten und den Metzger helfen. Ist recht, Frau. Können Sie gleich da bleiben? Meine Sache hätte ich heute halt noch holen müssen. Das soll ich Ihnen nachher der Hausel holen. Wie heißen Sie denn? Hanni. Hanni. Also, ein Schurz für Hanni. Knospen der Kastanien platzen, der Flieder seine Dolden treibt, die Tauben auf dem Dach der Stallungen gurren, steht die Hanni mit heißem Gesicht und geröteten Armen am Herd, wendet den Braten, rührt die Brühe, klappert mit den Deckeln und wischt an den Tellern, indes die Wirtin den goldenen Zwicker auf die dicke Stumpfnase setzt, die Zeitung durchblättert und nebenbei zufrieden nach der Hanni schaut. Wie lange sind Sie jetzt schon da bei uns, Hanni? 5 oder 6 Wochen, Monate sind Sie, Frau Mädel. Mei, wie Zeit geht. Aber zufrieden bin ich mit Ihnen. Recht zufrieden. Mein Mo bin noch lieber, der hätte eine rechte Freude an Ihnen. So, da sind ja zwei Schweinsleber zu der Suppe auf dem Mulm. Wie hilft mir noch jetzt? Ein Schlachthaus zusammen an Ihnen? Das können Sie nicht denken, Hans, dass wir heute für den Schenker keine Zeit haben. Wenn sie nicht schon alleine zwei da, denke ich. Denke ich. Was denken da den Frieda da ins Droh denken, dass ich da noch wieder entschenken muss? Weiß nur schon wieder streiten müsst. Frau Mädel, wenn sie ihnen recht ist, dann helfe ich ihren Hans schnell zusammenputzen. Na, von mir aus kann sie helfen, Tani. Von mir aus tut sie überhaupt gleich alles. Mei, aber da. Ich soll schon wieder feiern, doch. Ja, Frau, wenn ihnen nicht mehr passen, dann dürfen sie es gerade sagen, ich kann gehen. Ja, nachher ging es halt. So, dann fahr die Priest mir sicherlich alle Wei wieder. Geh, Frau Martel. Frieda meint's doch gar nicht so. Sie sieht sich halt mit der Arbeit nicht recht aus. Aber wir werden schon fertig. Vorwärts, Hans, schnell Wasser in Kibi, bis wir lang reden, da haben wir's. Ich geh voraus und sperr Schlachthaus ab. Das ist ein Red. Ja, Hans, so eine Polster als Frau kriegst, dann darf dein Vater gern seinen Sinn geben. Ja, und den notwendigen Pfandbrief dazu. Ja, jetzt schickt's euch aber, dass du wieder in den Schenk kommst. Da ist es heiße Wasser. Ich beobachte, dass du nicht der falsch verliebte Gisch bist. Ah, ist schon recht. Gib du ein Kibbe her, Hans. Nein. Was ist? Du gefällst mir. Das ist freundlich von Erne. Also, ein Weiberl konnte ich gleich brauchen. Aber ich noch kein Mann. Okay. Und das gefällt mir gar nicht. Dass ich ein Gläser ans Auge hab. Warum? Das kann doch mir wurscht sein, was sie für Augen haben. Ist deine Chance auch im Krieg, Heini? Ich hab keinen Schatz. Ah, so sagt der jede. Kann schon sein, aber ich hab keinen. Weil ich den da nicht krieg, den ich möchte. Was möchtest du noch, du für einen? Das ist gleich gesagt. Sauber muss er sein, ein Geld muss er haben und er schneit, dass man zu was kommt. Ich möchte ein Haus, eine Kuh und ein Millisüppel in der Früh. Und wenn jetzt ich das alles hätte, was du möchtest? Sie? Sie haben das gar nicht, was ich möchte. Sie gewiss nicht. Warum nicht? Fragen tut er auch noch. Der einschichtige Metzgerbursch, der Dernsbot. Ein Dernsbot bin ich selber. Also brauche ich einen, der mich zu einer Frau macht. Ja, ja. Ein Haus und eine Kuh und eine Millisuppe in der Früh. Die Rumpelhanne vergisst nicht drauf, nie. Das Heimatl aber, in dem sie aufgewachsen ist, ist beinahe ganz in Vergessenheit geraten. Auch die Leute dort leben. Bis die Hanni eines Tages zwei Schreiben bekommt. Einmal etwas Amtliches und einmal etwas Gerichtliches. Und da sich die Hanni auf keine Weise einbilden kann, was sie enthalten, so öffnet sie zuerst den Brief, der zu Öd gestempelt wurde. Liebe Rumpelhanni, ich mache dir kund und zu wissen, dass mir die Waben, wo deine Großmutter ist, heute eingraben haben. Ist recht gut gestorben und hat es dir vermacht, alles mitsamt dem Haus. Ich habe es dem Herrn Bezirksamt gesagt und du wirst es schon erfahren. Jetzt ist auch meine liebe Waben, wo ich mich so gut unterhalten konnte, seit mir mein Weih auf dem Gottsacker naus haben, gegangen. So geh ich umeinand wie einer, dem die Hähne das Brot genommen haben und schau einmal ums andermal auf die Uhr, ob's noch nicht bald Zeit wird zum Heimgehen für alle Weih. Lebe gesund und glücklich, Gruß Hufschmidt. Die Hanni steht stumm und bleich. Sie steht vor der Heimgegangenen, begleitet sie auf den letzten Weg hin zum Friedhof in Schönau und steht vor dem schwarzen Hügel mit dem verrosteten Kreuz, hört das Rieseln und Kollern der Erdschollen, das Beten des Pfarrers, das Singen des Lehrers. Sie schaut auf das Häuflein Menschen, die da um die Grube stehen und gaffen und lusen, und gedankenlos ihr Vater Unser um eine friedliche Ruhe für die Entschlafene herunterleiern, in des Abseits einer ist, der Alt Hufschmied von Öd, dem das Wasser in den Augen steht. Und langsam füllen sich auch der Hanni ihre Augen mit Wasser, rollt eine Träne auf das Papier. Mittendrin aber schüttelt sie etwas von sich ab und öffnet das andere Schreiben. Er sieht daraus, dass sie, die Johanna Rumpel von Öd, die alleinige Erbin des Besitzes und der Habe ihrer Großmutter ist. Also mehrt sich das Gut der Hanni um ein gerechtes Häuflein Geld und Sach. Davon besonders zu nennen ist das Kästlein in der alten Gewandtruhe mit 1700 alten Silbergulden und einem vergilbten Schrieb desselbigen rothaarigen Müllersohnes, den das Urahnl der Hanni beinahe als seinen Eheherrn hätte um die Finger wickeln können. wenn der Schwarzhaarer die Kindl nicht gewesen wäre. In dem Schrieb bekannte er sich noch als den in Lipp demütigen und getreien Knecht und Buhl Andreas, wünscht seinem Waberl eine gute Zeit und glückhafte Genesung von einem lieblichen Kindlein. Die Hanni hält das raue, modrige Papier lang in ihren Händen und ihr Blick betrachtet die ungelenken Schriftzüge des Toten. Und es kriecht langsam in ihr eine ungute Scham herauf darüber, dass auch sie einen Burschen einhandeln wollt um eine Spitzbubentat. Aber da blinken und gleißen die Guldenstücke und ziehen den Blick hinweg vom Betrachten und Erkennen, vom Bereuen und Fürnehmen. Und die Dirn vergisst, und Tage noch hörte man sie singen. Wenn's Krontaler ringet und Goldstücke schneit, na bitte in den Herrgott, schmeckt's wieder so bleib. Herr Singer auf, Hanni. Meiner Mechpa, du hast nichts fürs Geld im Sinn. Das ist allein meine Sache. Hagel nicht allebei auf, Hanni. Das ist schon richtig. Ja, ich weiß schon. Sie soll lieber schauen, dass mein Obstbüm fertig wird, dass wir ins Bett gehen können. Ja, ich bin auch recht schaffen mit. Dert's noch zusammenräumen und noch alles fertig machen für morgen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau. Gute Nacht, Frau Martel. Ja, Hans. Ich hätte noch gerne ein Wertel mit einer Grit. Nur einen Augenblick. Ja, was gibt's denn, Hans? Frau Martel, ich wollte halt fragen. Ach so. Ob ich nicht übergeben möchte. Es wird einer ja zu viel, Frau Martel. Kein Mann im Haus und krank sein macht einer auch recht müde. Geben Sie mir die ganze Butschere, einen ganzen Martelbrei. Dann haben Sie einen in Ruhe. Ja. Im Grund wäre ich einverstanden, Hans, wenn Sie einen Martelbrei übernehmen wollen. Und eine bessere Wirtin wüssten wir auch nicht, als wir die Freien Hanni. Geh, das sagen Sie auch. Und über den Preis reden wir noch morgen, wir werden schon handelsweins werden. Ja, ich glaube es auch. Gute Nacht, Hans. Gute Nacht, Frau Martel. Schlaf was gesund. Ja, danke schön sehr. Gute Nacht. Nacht, Frau. Gute Nacht. Hanni? Ja? Geh mal rein. Musst du was sagen? Nein, Augenblick, ich muss ja bloß ein Kind abtrocknen. Was ist denn? Hanni, hast du wirklich noch keinen Hochzeiterin Sinn? An sowas denke ich gar nicht. Wie weißt denn, wenn du jetzt einmal ein bisschen an einen Dinger tust, Hanni? Du bist doch ein recht ein braven Hochzeiter. Jetzt fangt er schon wieder an mit dem Schwarz. Kann der Hochzeiter deine Frau ordentlich ernähren? Ernähren? Heute noch kaufe ich dir einen Martelbrei, wenn du das haben willst. Ach so. Du bist der Hochzeiter. Freilich. Weil ich meine, dass das auch mit du nicht gar so ernst gewesen sein könnt, das letzte Mal mit deiner Absage. Lebt dein Vater noch? Ja, warum? Und deine Mutter? Schon lange nicht mehr. Ist dein Vater noch auf dem Geschäft? Ja, aber das schaut ja nichts. Ich nehm's ja gar nie, das sein. Ich bleib allweitsminger herum. Was meinst du jetzt, dass der Martelbrei kosten tat? Ja, mei. Also 200.000 schon. Und allweil seine 50, 60 Anzahlung. Da brauchst du halt wieder eine mit einem Geld. Die Pfandbrief von meinem Vater Kunden gelangen. Mit einer armen Kugeltieren kannst du ja wenig so fangen. Meinst du, dass allweil der Geldsack wieder nur zum Geldsack taugt? Mhm. Nein. Die, wo mir ich einbiete, die braucht gar nichts zum haben als ein bisschen ein Lied zu mir und einen guten Humor. Aber eine, die nicht einmal gescheite Eltern hat. Und für das kannst ja du nichts, wenn es bei dir der Fall wäre. Nein, recht hättest du schon. Also, wenn es dir recht ist, Hanni, dann schreib es meinem Vater. Was schreibst du dem? Na, dass ich jetzt eine Hochzeiterin hab. Das heißt, wenn du mich magst, mit meinem Glasaug. Wenn ich dich mag, sagst du, ich kann dich ganz gut leiden. Aber mehr als 5.000 Mark habe ich nicht. Du liebst Schaf. Du bist mein Hanni. Und auf Kirchweih. In den heiligen Stand der Ehe haben sich versprochen der ehrenhafte Jüngling Johann Niederhuber, Metzger in Rodal-Münster, mit der Jungfrau Johanna Rumpel, Köchin in Oed. Zugleich geben die beiden bekannt, dass sie die Martelbrauerei in München käuflich erworben haben. Der alte Niederhuber Der Vater vom Hans, ein weißhaariger Bauernwirt, steht vor den Musikanten und zahlt für sein Lieblingsstücklein einen blanken Taler. Ringsum ist der Saal gedrückt voll von Gästen und Geladenen. Aber der Hochzeiter und die Hochzeiterin? Ah ja, der Hans steht in der Schenke, im Bratenrock und weißer Binde, den Rosmarinstrauß im Knopfloch, füllt die Krüge, entkorkt Flaschen, rollt Banzen und schafft und werkt, dass ihm der helle Schweiß auf der Stirne steht. Und draußen in der Küche hantiert die Hochzeiterin, im silbergrauen Brautgewand, mit Myrtenkranz und Schleier, rührt in den Tiegeln, riegelt die Pfannen, schneidet den Braten und klappert mit Tellern und Platten, indem sie anschafft, fragt und bald dem einen, bald dem anderen Hochzeitsgast aus dem frisch gefüllten Krug oder Glas lachend Bescheid tut. Also beginnt der Ehestand der Frau Johanna Niederhuber, geborene Rumpel. Und da sie spät in der Nacht vor dem Spiegel in der Schlafkammer das grüne Kränzlein und den Schleier vom Haar löst, sagt sie zu sich selber: Ein Haus und eine Kuh und ein Millisuppel in der Früh. In Gottes Namen habe ich angefangen, in Gottes Namen der mir weiter. Gute Nacht, Himmelvater, gute Nacht, Himmelmutter, gute Nacht, Schutzengel. Amen. Das war die gewiss nicht alltägliche Geschichte von der Rumpelhanni. Lena Christ hat sie aufgeschrieben und Hans-Reinhard Müller hat sie ihnen erzählt. Die Rumpelhanni sprach Elfi Pertramer. Elise Aulinger war die Rumpelwaben und der Reiserbauer Wastl Witt. Ferner hörten sie Ida Schumacher als Reiserbäuerin, Fritz Strassner als Reisersimmerl, Hans Löscher als Staudenschneider-Girgel, Liane Kopf als Martelbräuwirtin und als den Hochzeiter der Rumpelhanni Hans Bauer. Die Funkeinrichtung der Erzählung Die Rumpelhanni von Lena Christ besorgten Peter Benedix und Peter Glas, der auch die Leitung der Sendung hatte.